Hallo. Also, wir müssen noch eine Begrüßung machen. Ja. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe Profiteam Kleini. Ja. Podcast. Willkommen zur neuen Ausgabe. Ja, wir sind wieder da im neuen Jahr. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die letzte Ausgabe auch im neuen Jahr, also ob die schon im neuen Jahr ja, war. Ja, das ist noch nicht so lange her, 2 Wochen. Aber das neue Jahr ist auch noch nicht so alt. Ja, insofern. Das stimmt. Wie dem auch sei. Ich habe mir ja diesmal auch ein paar Gedanken gemacht, worüber wir reden Schön. Können. Und ich habe mir das auch extra aufgespart, damit wir das in unseren zahlreichen Unterhaltungen nicht schon abarbeiten. Und die erste Sache, über die ich gern reden wollen würde, wäre die sogenannten Fake News. Fake News, ja. So, dazu möchte ich aber kurz erläutern, da wieso... Da bist du ja in ein Fettnäpfchen getreten, ne? Hab da ich bin gehört. Ich in ein Fettnäpfchen getreten, ja. In ein sogenanntes Fettnäpfchen, genau. da würde ich kurz gern ausholen und quasi ja, erzähl klären, doch mal, wie es dazu gekommen ist. Und zwar findet in der Stadt, in der wir leben, jetzt aktuell demnächst so eine Tagung von so populistischen Parteien statt. Also so Front National mit der Le Pen. Wir hätten mal recherchieren sollen, was das für ein Verein ist, ne? Ja, es sind auf jeden Fall alle AfD und AfD, europaweiten AfD-nahen alle Arschgeigen Parteien dabei. Ja, genau. Und das findet hier in so einer Halle statt. Da kommen die ganz Großen auch. Die ganz Großen sind hier. Und im Vorfeld ist natürlich dann ziemlich viel mediale Aufruhr, zumindest hier in den regionalen Nachrichten gewesen. Wir wurden heute schon eingeschränkt in unseren Bürgerqualitäten. Ja. Hatten heute schon wir Kontakt mit der Polizei. Passieren. Ja. Weil wir wurden ja, kann man ruhig sagen, wir wurden ja ungefähr 100 Meter von dieser Halle weg. Ja. Das spielt aber ja keine Rolle in Bezug auf die Fake News. Richtig. Es ging also im Vorfeld erstmal darum, dass halt diese Tagung da stattfinden sollte und dann hatten wir uns darüber unterhalten und du, mein lieber John, haben wir technische Probleme? Nee, ich guck nur, wie lange der Akku läuft, aber ist alles gut. Du, mein lieber John, hattest mich dann darauf hingewiesen, dass möglicherweise diese Tagung nicht stattfinden sollte, weil die Stadtverwaltung der Stadt, in der wir wohnen, diese Halle in einem Eilverfahren an einen chinesischen Investor verkauft hätte. Ja, richtig. Diese, ich bin da auch drauf reingefallen, aber ich habe es nicht an die große Glocke gegangen. Ja, ja, pass auf jeden Fall hast du mir das erzählt und ich dachte so, ah ja, krass, ne, weil du bist ja auch eigentlich eine vertrauenswürdige Person für mich. Ja. Und dann war ich auf der Arbeit bei mir und da war das dann auch irgendwie Thema, dass dann so ein Typ, das ist auch so ein bisschen Affe, der dann so meinte, ah, habt ihr das schon mitbekommen hier, dass das hier stattfindet, das ist ja total schlimm und so. Und dann habe ich halt einfach mal diese Geschichte erzählt. Und dann haben natürlich alle so gesagt, ja, das stimmt bestimmt nicht. Das ist bestimmt eine sogenannte Fake News. Und ich so, ja, hab dann so gedacht, naja, wenn man mal genau drüber nachdenkt, das hört sich schon nicht so richtig an, als ob das stimmen würde. Ja, das stimmt. Daraufhin habe ich dir dann ja geschrieben per WhatsApp und du hast mir quasi den Artikel weitergeleitet, den du da entdeckt hattest im Kölner Abendblatt oder so. Ja. So. Und dann habe ich mir diesen Artikel angeguckt und habe den Link dann an meinen Kollegen weitergeschickt, der gesagt hat, ja, das stimmt ja bestimmt nicht. Daraufhin hat der mir dann geschrieben, ja, scroll mal runter. Und dann habe ich den Artikel nochmal geöffnet und runtergescrollt und dann steht halt so irgendwie drunter, ja, dass es sich bei diesem Artikel mutmaßlich um Fake News handelt so bla bla bla. Auf jeden Fall super blamiert, dann nochmal so, ach ja, hier übrigens, guck mal, ich hatte doch recht, das stimmt doch. Und dann sagt er so, ja, scroll mal runter, du Pappnase. Ja, super peinlich, aber ich habe halt trotzdem so kann es gehen. Ja, so kann es gehen, natürlich. Spielt auch keine Rolle. Ja. Aber ich fand es einfach interessant, weil mir das gar nicht so ein Begriff war. Also klar wusste man irgendwie, ja, hier Fake News ist ja auch so ein bisschen 2016. Ja. Und ich dachte mal, es würde sich so im Rahmen von Facebook und sowas abspielen. Ja, ich habe es auch auf Facebook gesehen. Also, diesen Artikel? Ja, ich habe diese Artikel. Aber ich habe ja die Seite aufgerufen und du kannst ja quasi beim Kölner Abendanzeiger oder Blatt oder wie auch immer dir diesen Artikel angucken. Ja. Ist ja eine richtige Zeitung, das meine ich. Ist das wirklich eine richtige Zeitung? Ach so, meinst du, das hat oder dann jemand... Heißt die richtige Zeitung einfach Kölner Abendjournal? Das ist die richtige Zeitung. Mhm. Und dann nennt einfach einer... Und das ist ja Satire gewesen auch, ne? Diese Seite, ach so. Ja, ja, diese, also das ist jetzt nicht irgendwie, jemand hat da irgendwie Stunk verbreiten ach wollen, so. Sondern das, ja, da gibt's so ein Portal, ich komme gerade nicht auf den Namen. Also sowas ähnliches wie der Postillon? Ja, genau, genau, also nur halt viel, also mit weniger ja, Klicks und so, ja. Ja. Aber es ist augenscheinlich so, wir schreiben halt bewusst Fake News, jetzt auch nicht so wie der Postillon, weil da ist es ja wirklich offensichtlich, ja, dass, ja. Dass es Satire ist oder einfach nur Oma Quatsch, fährt ne? im Hühnerstall ja, Motorrad. Ganz genau. Und das war so was gewesen, wo die sich halt einen Spaß daraus machen, solchen Kram zu schreiben. Und interessanterweise, das habe ich einen Tag oder zwei Tage später dann auch auf Facebook von jemand anderem gelesen, ist ja, dass selbst die AfD da drauf eingefallen ist. Auf diesen ja, Artikel, genau, den wir gelesen haben? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das ausgegangen ist, weil das konnte man bei der Rheinzeitung, also dem lokalen Blatt hier in der Stadt, konnte man das nachlesen. Aber das sind so Arschgeigen, wenn man da den Artikel lesen will, muss man Geld bezahlen. Und dann lese ich das natürlich nicht. Bin ich doof, ja, ne? Ja, da muss ich, kannst ja. Immer die ja, ersten aber es ist zwei, bei vielen so. Da kannst du die ersten zwei, drei Zeilen lesen ja. Und dann den Rest musst du bezahlen. Aber da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und dann hat auch jemand unter diesem Artikel, der das gepostet hat, hat geschrieben, ja, muss man ja bezahlen, ist mir dann egal. Und dann hat derjenige, der es gepostet hat, aber geschrieben, ja, aber die Überschrift reicht schon. Also ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber die AfD hat da wohl Stellung zugenommen zu diesem Fake-Artikel. Also die sind da wohl auch kurz, also vielleicht auch längerfristig drauf reingefallen. Ach, wie witzig. Ja. Schade, ich habe nämlich gerade schon gedacht, vielleicht gehen die dann morgen alle nicht dahin, weil die denken, das findet nicht statt. Ja, ja, das wäre witzig gewesen, ja. Das wäre ja, natürlich gut. Ein mega Erfolg auch für diesen. Ja, ja. Nee, weil ja. Ich hatte nämlich, nachdem das halt passiert ist, mir so gedacht. Paul Newsman heißt das, glaube ich. Ah, okay. Dieses Portal. Ja, muss ich mal nachher gucken. Aber ich hatte mir dann halt auf jeden Fall so die Frage gestellt, wer sich so die Mühe macht und so Fake News ja, erstellt. Ja. Und was das für ein krankes Hobby ist. Weil wir hatten ja beim letzten Mal darüber geredet, so in einem Quizverein, deutscher Quizverein ja. Zu sein, ist schon so richtig ja. Komisch als Hobby. Aber dann so, ja, ich schreibe gerne Fake News in meiner Freizeit. Also seitdem es das Internet gibt, ist der Freizeitgestaltung im Prinzip keinerlei Grenzen mehr gesetzt. Ja. Du kannst alles machen und du findest auch wahrscheinlich irgendwo auf der Welt Gleichgesinnte. Ja, das ist wohl wahr. Also so pervers und ekelhaft und abgefahren muss, es sein mag, ja. Du findest Gleichgesinnte. Muss ja noch nicht mal so sein. Nee, es muss, gibt ja muss, auch so ganz normale Sachen, die dann Leute zum Zeitvertreib im Internet machen. Ja. Leute, die ein Forum gründen, die Bauchnabelflusensammler. Ja. Oder sowas. Da bist du, ich denke, da bist du an vorderster Front. Ja, ne? Ja. Und dann schreibt immer jeder so, heute 5 Flusen. Ja, bald ist der Polunder fertig, den ich mir daraus gestrickt habe. Das ist hab. Aber im Übrigen ein gutes Stichwort zur Überleitung meiner nächsten das Sache. Geht hier Schlag auf Schlag. Über die ich mit dir reden wollte, weil das behandelt auch so ein bisschen das Thema Sinnlosigkeit im Internet. Und zwar geht es um Instagram und es geht auch um eine Arbeitskollegin. Mhm. Ich würde. Um eine spezielle oder was? Ja, aber du kennst, also ich habe dir von ihr, glaube ich, noch nicht erzählt. Ja. Ich fand es so mega witzig. Das war das, was ich die ganze Zeit dir erzählen wollte, weil diese Arbeitskollegin ist schon nicht die hellste, das habe ich schon im Gespräch so festgestellt. Jetzt sind wir aber auf jeden Fall so auf Instagram, dass wir so uns gegenseitig followen, ne? Mhm. Und sie hat aber das Prinzip von dieser Influencer-Sache auf Instagram noch nicht so richtig verstanden. Und das, ich glaube, das. Was meinst du? Ja, das verselbstständigt sich jetzt so ein bisschen, weil diese Person hat halt so 100 Follower oder so, ja. So viel wie man hat, wenn man halt so ja. Einen Privataccount hat, ja. Ne? Und nicht mega geile Fotos macht. Ja. Und die postet halt jetzt seit Weihnachten immer so voll viele Bilder. Einfach so. Und dann fotografiert die zum Beispiel ihre Nägel, wie die sich ihre Nägel lackiert hat und dann ach so, ich dachte, die Nägel in der Wand gerade. Ach so. Nee, ihre Fingernägel, ja. Lackierten Fingernägel mit dem Nagellack daneben. Ja. Und dann schreibt sie so, habe mir gerade mit meinem Manhattan-Nagellack und dann so Hashtag Manhattan ja. Und sie macht halt so ultra die Werbung für diese ganzen ja. Produkte, die ja. Sie benutzt, weil sie, glaube ich, so die Sachen sich bei anderen Leuten so abgeguckt hat, ne? Die das halt machen, weil die Geld dafür kriegen und ja. Sie denkt halt so, auf Instagram macht man das einfach. Das war dann immer alt, so. Wie alt ist die Person denn? So alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter, also so Mitte 20. Mhm. Und sie, also wirklich bei jedem Bild, heute gehe ich mal mit meinem Balea Duschgel duschen, Hashtag DM, Hashtag Balea, super, macht die Haut super cremig. Hashtag super cremig. Hashtag super cremig. Ich liebe diese Produkte, ich kann sie wirklich nur wärmstens weiterempfehlen. Ach, das schreibt die? Schreibt ja, die ja. Auch da drunter? Ja, Also so wie halt wirklich jemand, der einen gut laufenden Instagram-Account hat und Geld von Balea oder DM dann dafür bekommt, diese Sachen zu verlinken. Und ich glaube, die benutzt halt Instagram und die sieht, so machen das die Leute. Mhm. Und dann denkt die sich, ja, das mache ich jetzt auch so. Und die wollte den Spieß vielleicht einfach mal umdrehen und denkt sich, ich mache das jetzt und irgendwann kommt Maybelline auf mich zu. Ja, und dann sagen die, benutz mal unsere Sachen. Ja, danke, dass du uns so supportet hast in den letzten Jahren. Ja, so eine gute Sache. Finde ich mega witzig. Ich finde es mega witzig, finde es nicht so witzig. Geht. Ich bin aber auch, bin ja auch nicht so der Instagram. Ja. Ne? Also, er schließt dich mir nicht so. Ich finde auch das Format, da, das, also es gibt da viele Sachen, die mich einfach stören. Ja, zum Beispiel, dass man das nicht über einen Browser vernünftig nutzen kann. Genau. Nee, schon allein das Bildformat, dieses 1:1 oder was das ist, das Viereck. Ja. Das kotzt mich schon an. Ja. Dann hast du ja auch erst seit kurzem so eine Zoom-Funktion, die aber auch nicht so geil ist. Da ziehst du immer die Finger auseinander und dann, sobald es loslässt, schnallt das Bild wieder zurück. Mhm. Also wenn ich da irgendwie was mir anschauen will oder so, das fällt dir nicht so gut. Nee, ich guck, also ist nicht meine App. Twitter nicht, Instagram nicht. Lupo nicht. Was ist das denn? Ich habe jetzt einfach mal so einen Namen genannt. Und, bist du mit deinen Themen durch? Ich habe noch so ein paar, aber die sind nicht so gut. Ich habe mir notiert, das habe ich dir aber auch schon gesagt, also Überthema beim Friseur. Ja, voll gut. Ja, beim voll Friseur. Das gute Thema. Ich war ja ich war letzte Woche beim Friseur. Ich gehe ja nicht so oft. Ich gehe ja vielleicht 3, 4, 5 Mal im Jahr, wenn überhaupt. Ja, du gehst, glaube ich, öfter als ich. Ja, das ist was anderes, wenn man lange Haare hat. Finde ich. Also so ist das in meiner Welt. Ja? Okay. Was ist denn hier los? Was ist denn das für eine Musik hier draußen gerade? Hörst du das? Hier ist gerade Techno-Party. Ja, jetzt bestimmt von Demonstranten wegen dieser Tagung. Ja, das kann natürlich sein. Ich glaube, wir müssen mal gerade den Podcast stoppen, weil mich interessiert das. Gucken brennen, ja. So, da sind wir wieder. War nicht so interessant. Waren so ein paar Wagen, die sind da vorbeigefahren. Love Parade mäßig, Antifa. Die demonstrieren halt gegen die Scheiße da in der Halle, die wir eingangs erwähnt haben. Aber zurück zum Thema, Friseur. Friseur. Für mich ist der Friseurbesuch ja eine Tortur im Grunde genommen. Warum? Also, so schlimm? Nee, mittlerweile geht's ja, aber ich habe lange gebraucht, um einen Friseur zu finden, der einfach mal sein scheiß Maul hält, während er mir die Haare schneidet. Und was studierst du? Was machst du beruflich? Ja. Kommst du aus Koblenz? Ja, also ich musste wirklich lange suchen und dann kriegst du natürlich dann oftmals, je nachdem, wenn du in so einem trendigen Friseurladen bist, ne, wo die Leute total cool drauf sind. Wo die so Scheren tätowiert haben. Ja, genau, und so verrückte Frisuren auch und so ein Scheiß, ne, und dann labern die ja einen Müll daher, ne. Und ich will einfach nur dahin gehen, sagen, wie immer, und dann sage ich am Ende, danke, hier, 1 Euro Trinkgeld, Tschüssikowski, ne. Ja. Und das habe ich jetzt seit ein paar Jahren gefunden bei dem Friseur, bei dem ich bin. Das ist halt auch kein Deutscher, ne. Also es ist jetzt auch nicht so ein türkischer Friseur, der einem da mit so einem Faden und mit so einer Flamme da irgendwie... Ja, was ist das denn? Das ist aber schon ein Türke, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der hat auch so einen komischen Namen, den ich mir nie merken kann. Der heißt irgendwie Sabu oder so. Oder Süleyman oder sowas. Er ist auf jeden Fall kein Türke. Ja, wenn der Süleyman heißt, ist es bestimmt kein Türke. Oder Suat. Ich glaube, er heißt Suat. Ja. Also vom Phänotypus her würde man gar nicht zuerst denken, dass jetzt kein gebürtiger Deutscher ist. Ach so. Aber der spricht halt nicht so gut Deutsch, obwohl er mir einmal hat er mir eine Geschichte erzählt. Da dachte ich mir aber schon, okay, das geht jetzt zu weit, Freundchen. Ne? War eine coole Geschichte? Nee, überhaupt nicht. Der hat sich darüber aufgeregt. Der hat so ein Prepaid-Handy scheinbar gehabt, ne? Mhm. Und hat sich da so eine Karte oder beim Aldi da einmal 15 Euro bitte, ne? Und dann hat er das Ding aufgefüllt und hat aber seine mobilen Daten oder wie das heißt, hat er angelassen, ja? Und dann war dieses Ding wohl, ich weiß nicht, welchen Vertrag der dann da hatte, das war innerhalb von 2 Minuten leer. Aldi Talk. War innerhalb von 2 Minuten diese 15 Euro aufgebraucht, ne? Frechheit. Und das hat er mir erzählt. Gut, dass du mir jetzt diese uninteressante Geschichte auch nochmal erzählst. Und er hat sich richtig aufgeregt darüber. Und das ist aber auch nur einmal vorgekommen, ja. Und mittlerweile bin ich aber bei dem Punkt angekommen, wo ich jetzt hingehe, sage ich wie immer. Hä, ist das nicht der Auszubildende? Nee, der ist, keine Ahnung, wie alt er ist. Der ist kein Auszubildender. 40 plus oder so. Der hat das Handwerk schon vor Jahren erlernt. Ja. Ist aber auch, muss ich sagen, ist ein bisschen schmuddelig. Also nicht der Friseur, sondern der Friseurladen. Ah, okay. Ein bisschen, schmuddelig irgendwie. Also es ist kein Coiffeur, ne? Wo ich mir denke, ja, also das Rasiermesser, womit ihr mir den Nacken ausrasiert. Könnte mal ein bisschen desinfiziert werden. Ja, das macht man doch, oder? Ja, oder ein heißes Wasser einlegen wahrscheinlich. Ja, der pustet immer nur die Haare weg. Und dann tut er das in sein Köfferchen rein. Deswegen bin ich auch mal der Meinung, bekomme ich immer so Pickel am Nacken. Ach, das wenn ich ist Quatsch, bin. Das hat doch jeder nach einer Rasur. Ja, kann sein. Aber ich wollte auch noch ein paar Sachen loswerden zum Thema beim Friseur, weil für Frauen ist es ja nochmal eine andere Nummer. Eine Riesennummer. Eine schlimme Nummer. Eine ganz große Also gerade Nummer. Wenn man, ich meine, ich habe lange Haare, aber ich gehe ja immer nur so die Spitzen schneiden und dann auch so selten wie möglich, weil für Spitzen schneiden zahlt man ja schon enorm viel Geld. Absolut. Und ja, dann geht man halt dahin und man geht ja entweder zu so einem Billigfriseur, dann kostet das so 20 Euro, oder man geht halt zu einem teuren Friseur und dann kostet das so 50 Euro oder 40, sagen wir mal 40. So. Nur für unten schnippschnapp, ne? Genau. Mhm. Aber so ist das. So. Und beim, also man hat auf jeden Fall immer dieses Gequatsche, weil Frauen wollen ja auch immer reden. Und dass es Leute gibt, die da einfach nur hingehen du, ja und sich auch. Denken, schneid mir die scheiß Haare ab, ich will überhaupt nichts über dein Leben wissen, Jacqueline. Ja. Heißen die oft? Das ist ein Vorteil. Ich war ja zum Beispiel mal hier am Bahnhof bei diesen und das ist ja auch so ein ganz moderner, günstiger Friseur und der hieß Notaufnahme. Notaufnahme? Ja. Friseurnamen müssen wir ja sowieso nicht drüber reden, ne? Herrkiller und so. Ja. Herrkiller. Wie blöd. Ja. Und da war so ein Schwuler. Also jetzt nichts gegen Schwule oder so, aber der war Schwuler halt Friseur. Da könnte ich aber kurz einhaken. Ja. Und zwar ist das Friseurhandwerk, beziehungsweise der Friseurberuf. Ja. Der mir zumindest einzig einfallende Beruf, wo man sagen kann, hier haben die Homosexuellen den Hetero-Leuten den Job weggenommen. Natürlich gibt's noch Hetero-Männer als Friseure. Frauen sowieso, das ist nicht so, ja. Ne? Aber im Grunde genommen könnte ich mir vorstellen, dass wenn du 16 Jahre alt bist, mit der Schule fertig oder 15, du schreibst eine Bewerbung und bist ein Heterotyp, ja, und sagst, ja. Ich habe aber halt Bock, irgendwie Haare zu frisieren. Gibt's ja, ja. Gibt hier der Freund ja. Von meiner besten ja, ja. Freundin. Ich finde das persönlich auch überhaupt, also ich finde, das ist eigentlich ganz nett. Also ich stelle es mir jedenfalls nett vor, so, ne? Haare schneiden an ja, sich. Ja, Haare schneiden an sich. Kommt natürlich drauf an, auch mit welcher Klientel du zu tun hast. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du in einem Vorstellungsgespräch bist, dass es oftmals so ist, dass ein Homosexueller bevorzugt wird, weil ja. Auch der Chef eventuell, also jetzt hier, um alle Klischees einfach mal zu bedienen, eine Schwuppe ist, genau. Es könnte sein. Passt aber natürlich auch. Frauen fühlen sich ja auch oft ja, von sowas genau. Angesprochen. Natürlich. Ne? Und natürlich. Ich meine, es ist halt nun mal eher so ein Friseurpublikum. Also ich meine, jeder schneidet, muss sich die Haare schneiden, aber verdienen tut man wahrscheinlich eher an den Damenfrisuren. Vermutlich. Mein Vater hat früher immer gesagt, werd Friseur, hast du immer Arbeit. Haare wachsen immer. Ich denke mir ja heute, nee, das ist wie mit dem Krebs. Irgendwann kriegst du eine Tablette und dann wachsen die halt einfach nicht mehr. Ja, das kann oder, natürlich sein. Oder du berührst die einfach nur mit so einem Device, ja. Ja, und dann sind die halt gesträhnt. Ja. Oder rot oder, ja. Oder blau oder grau oder was auch immer. Ja, gut, das kannst du ja auch jetzt schon zu Hause machen, dir deine Haare selber. Ja, füllen. Ja, klar, aber es sieht färben. Ja kacke aus. Oder es ist auch umständlich und sowas, bla, aber ich meine, das ist eine Prognose, es wird viel einfacher sein, sich diese Haare, sich des Haarproblems zu. Entledigen, ja. Ja, da wirst du wohl recht haben. Ich wollte auch noch sagen, ich glaube, alle Hetero-Männer, die Spaß am Haare schneiden haben, sind ja aktuell in der Phase, wo sie dann Barbier werden. Ja, das ist eine ganz furchtbare Entwicklung, finde ich. Ja. Das geht aber auch wieder. Aber das ist dann was für die echten Männer. Ja. Was ich aber noch sagen wollte zu meinen Erfahrungen beim Friseur, als Frau wirst du ja unheimlich viel gefragt. Ich weiß nicht, wie das als Mann ist. Sagen die wahrscheinlich, na, Nacken ausrasieren, sollen wir auch die Ohrhaare nee, entfernen der oder was? Sagt gar nichts. Ja. Aber als Frau wirst du ja unheimlich viel gefragt. Wie sollen wir vorne länger, hinten kurz, Stufen rein? Machen Sie doch was mal vorne ich. Länger und hinten kurz. Ja, so, möchtest du die so, es gibt zum Beispiel, wenn du sagst, du möchtest die auf eine Länge haben, dann fragen die dich vorne auf eine Länge oder hinten auf eine Länge. Mhm. weil das ja unterschiedlich fällt. Und du denkst dir so, halt doch für eine Länge. Ja. Ne? Ja. So. Ich bin nicht vom Fach. Ist mir halt, genau. Ja. Weil das ist ja auch immer so, die fragen dich halt tausend Sachen, aber du denkst dir so, ich weiß es doch nicht, Mädchen. Du hast es doch gelernt. Du wirst schon wissen, was mir steht. Mach es einfach. Also ich meine, die soll mir jetzt irgendwie keinen Pixie-Cut schneiden, weil die denkt, es könnte mir stehen. Aber wenn ich sag, hier so ein bisschen kürzer, ne, ja, dann mach halt, was du willst. Und das Geilste ist halt immer, wenn die dann sagen, wie sollen wir denn die Haare föhnen? Ja, trocken. Wie sollen wir denn die Haare föhnen? Trocken. Ganz ehrlich, ich glaube, dass du da aber eine Ausnahme bist. Glaube ich nicht. Es gibt da ganz viele, die sagen, ja, also hinten ein bisschen so und dann hier vorne so reindrehen und hier nochmal so einen Schlenker machen. Ja. Und wenn die das nicht machen, dann halten die den Spiegel hinten, damit du siehst, wie du hinten aussiehst. Und dann sagst du, nee, da hinten müssten wir nochmal rein und dann so einen Kreisel und hinten rum so ein Dreieck draus machen. Ich kann's dir so sagen, ich war mal in so einem Hairkiller-Dingens gewesen und da ist so zwei Stühle neben mir auch ein Typ frisiert worden, ähnliches Alter wie ich damals, sagen wir mal so Anfang 20. Und das war aber so einer, wo du gesehen hast, also der achtet außerordentlich auf sein Äußeres, ne? Also der hat eine richtig aufwendige Frisur. Ach krass, und dann auch hat er so gesagt, ja bitte hier ganz noch so, genau. Streife reinrasieren. Der hat eine richtig aufwendige Frisur gehabt, also wie normalerweise so Asiaten in Filmen, weißt du? Ja. So hoch und dann so Dinger drin und so ein sowas reinrasiert, so cool oder sowas, ne? So. Und der hat ohne cool Scheiß hat die ganze cool. Zeit, nee, hier hinten müssen wir noch so ein bisschen und hier vorne. Und das stell ich mir so vor, dass es bei Frauen oft so ist. Ja, es könnte natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ich lasse mir ja auch nie die Haare färben und ich weiß, was soll ich beim Friseur, ne? Ja, Spitzen schneiden. Ja, genau. Ja. Wird auch mal wieder Zeit. Deshalb, ich muss mir jetzt wieder, ich gehe auch jedes Mal zu einem anderen Friseur, weil ich eigentlich nie zufrieden bin, weil ich entweder, also Preis-Leistung ist meistens scheiße. Egal, ob's. Am besten man kennt einen. Also wenn's günstig ist, dann denkt man so, ja, jetzt habe ich nichts bekommen für mein Geld. Und wenn's teuer ist. Am besten man kennt einen. Denkt man sich, Jetzt habe ich nichts bekommen für mein Geld. Ich habe ja beim letzten Podcast die Geschichte erzählt vom Thorsten, ja, der mit diesem Kickroller. Ja. So, und dem seine Mutter, die Heike, ja, die war Friseurin und die hat mir in der Jugend die Haare geschnitten. Also nicht nur mir, auch mein Bruder. Und war die gut? Nee, überhaupt nicht. Aber die war halt günstig. Ja. Ne? Keine Ahnung. Alles schwarz, natürlich, schwarz. Also nicht nur wir, aber alle anderen haben dir den BMW finanziert. Ja, das ist halt auch so asozial, weil die verdienen ja auch eigentlich so schlecht, so angestellte Friseure. Ja. Und aber trotzdem ist man irgendwie nicht bereit, für diese Dienstleistung so viel Geld zu bezahlen. Also als angestellter Friseur ist es nochmal was anderes. Aber wenn ich jetzt überlege, ich gehe zum Friseur, ich mache einen Termin, ja, das ist auch so eine Sache, ne? Wenn ich zu einem Friseur gehe und will einen Herrenhaarschnitt, ne, dann weiß ich ganz genau, ich will hier keinen Scheißdreck haben, das dauert eine Viertelstunde, ja, maximal, ne? Ja. Da will ich nicht reingehen und sagen, hier, habt ihr Zeit, dann sollen die entweder sagen, nee, heute nicht, und dann bin ich halt bei einem anderen Friseur, dann war's das, aber nicht, nee, da müssen wir einen Termin machen für 3 Stunden oder so, dann denke ich mir, fuck you, ne? Ja, das stimmt, so, das denke ich mir auch immer. Ich sitze da eine Viertelstunde, ne? Müssen wir uns jetzt nicht ins Hemd machen? Es gibt vielleicht Leute, die möchten da irgendwie künstlerisch irgendwie sich ausleben lassen, ja, aber ich glaube, die meisten Typen wollen halt einfach nur die Haare geschnitten bekommen, so, ja, damit die nicht mehr in der Schnauze hängen. Ne? Ja, ja, ich gehe auch meistens mit gewaschenen Haaren zum Friseur, ja, weil ich, was soll, kann man ja auch selber die Haare waschen, ja, braucht ja der Friseur nicht machen. Richtig, übrigens, weil du es eben gesagt hast, das Einzige, was, jetzt, der Suat fragt das nicht, aber was schon mal gefragt wird, ist, soll man was reinmachen? So Gel. Weißt du, das so fragen Gel, die aber so bei Gel. Frauen auch und immer. Und dann sage ich, ja, einmal den Theodor zu Gutenberg, bitte. So. Den Karl Theodor. Ja, das zum Thema Friseur, oder? Ja. Hast du vielleicht noch was? Hast du nichts mehr sonst? Bin am Überlegen, was mir da noch einmal. Ach so, was ich noch eben sagen wollte, ist bei Friseuren. Ich muss mal gerade mein Handy suchen, da habe ich das ja aufgeschrieben. Bei Friseuren ist es ja so, dass also angestellte Friseure oder auch in der Ausbildung verdienst du ja auch einen Scheiß als Friseur. Ich weiß nicht, was die jetzt verdienen. Also früher waren das mal, was weiß ich, 250 Euro oder so. Ja, Anfang der 2000er. Und das ist ja wirklich schon ein Schlag in die Fresse. Damit kannst du ja nichts machen. Und die rechtfertigen das damit, weil die sagen, ja, du schneidest ja eh die Haare schwarz dann in deiner Freizeit. Dann kannst du dir da was dazu verdienen. Ach so, im Ernst? Das ist schon. Das ist eine offizielle Rechtfertigung? Ja, nee, eine inoffizielle, aber das ist wohl so gang und gäbe bei dieser Zunft. Wie schlimm. Ja, ich finde das auch immer so schlimm, wenn die Frauen so da hinkommen und dann haben die, also dann liegen da, manchmal liegen da ja so, oder früher war das zumindest immer so, dann lagen da immer so Magazine aus und dann konnte man sich so eine Frisur aussuchen. Ja, stimmt. Und das ist halt irgendwie so ein bisschen wie bei diesen Hochzeitsshows immer, wenn die dann immer mit so einem Bild kommen, wo so ein Topmodel ein Kleid anhat, was die schön finden, wo man sich dann immer so denkt, ja, das heißt aber noch lange nicht, dass du das tragen kannst. Das ist ja nicht nur bei den Hochzeitsgedöns so, das ist ja bei allem, was in H&M hängt so. Ne? Ja. Wenn du da irgendwie ein Model, was super belichtet und ein super Buddy hat, ne? Und dann denkst du dir, ja, dann zieh ich mir das an, dann sehe ich ja im Prinzip so aus wie die. Also ich glaube, das ist die Intention von Modewerbung. Ja, natürlich. Ja. Schlimm. Sollen wir vielleicht noch ein paar Worte zum Dschungelcamp loswerden? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also wir haben das bislang die Jahre zuvor beide noch nicht verfolgt, obwohl wir Fernseh-Junkies sind. Ja. Ich würde sagen, wir gucken eigentlich alles. Also ich sage, was heißt alles? Wir gucken jetzt nicht hier Berlin alles. Tag und Nacht und wir gucken auch nicht. Stimmt, das gucken wir nicht. Kriminalfälle, nee, wie heißt das? Kriminalsondereinsatz. Familienbrennpunkt oder so, aber wir ziehen uns schon Vox-Fernsehprogramm eigentlich von A bis Z rein. Ja, und, außer die Tierscheiße. Ja, die Tierscheiße nicht, aber zum Beispiel Ab ins Beet auch, ja, gerne klar, mal. Logisch, RTL, hier Roberto Gersini und Ademann. Diese Familie da mit den Kindern, die Wollnis. Die Wollnis, also wir können da alles schon sehr gut Das halten gucken. Wir schon aus, genau, ja. Genau, das halten wir schon aus. Und wir sind aber bis jetzt irgendwie noch nie, da ist es dazu gekommen, dass wir so das Dschungelcamp verfolgt hätten. Also ich hab's ganz, also ich es war ablehnend von mir. Man bekommt ja, also früher zum Beispiel haben wir auch, also du unfreiwillig, aber ich habe auch Big Brother geguckt. Ja, ich unfreiwillig. Ja, das stimmt. Habe ich auch abgelehnt, musste man mitgucken, weil man dann mit Leuten irgendwie abgehangen hat, die den Scheiß geguckt haben. Aber beim Dschungelcamp ist es ja so, die zwei Wochen, in denen das läuft, kommst du ja nicht dran vorbei. Ja. Ne? Also du musstest Richtiger ja Hype. Noch nicht mal gucken, sondern die ganze RTL-Mediengruppe scheißt dich ja zu damit. Ne? Bei Exklusiv, Prominent, Gedöns. Also überall, Morgenmagazin, Nachtmagazin, Mittagsmagazin, überall wird halt berichtet, so, ne? Deswegen kann man ja nicht sagen, ich bekomme davon gar nichts mit. Auch hier TV Total und so und irgendwelche anderen, also fürs Boulevardfernsehen oder auch für die Satiriker ist natürlich ein gefundenes Fressen, ne? Die schmeißen sich ja da drauf. Also deswegen muss man diese Serie an sich oder diese Show an sich ja gar nicht gucken, man bekommt aber trotzdem was mit, wenn man eben nicht den Fernseher auslässt. Oder irgendwelche Kollegen unterhalten sich darüber, ne? Ja. Aber im Grunde genommen habe ich es bewusst abgelehnt, weil es mir einfach zu widerlich ist, ja. Ach so, stimmt. Du hast so Probleme damit, dass die immer so Sachen essen. Ja, das finde ich total. Die Demütigung ist mir noch scheißegal. Obwohl diese Demütigung ist, finde ich, dieses was du dir immer reinziehst, was ich mir auch nicht angucken kann. 7 Tage oder wie das heißt auf WDR. Heißt das 7 Tage? Ja, oder Menschenhautnah. Menschenhautnah. Oder so. Das ist ja in meinen Augen auch total menschenverachtend. Genauso wie diese Castingshows. Ne, die geben da ein Einverständnis dazu, so dass wie die Kamera halt einfach drauf. Ja, genau. Das die guckst Kamera, du aber auch voll gerne. Ja, ich weiß, aber das, ja. Also ich gucke das zum Beispiel nicht gerne. Also das ist menschenverachtend. Ja. So. Aber dieses auf den dritten Kanälen, wenn die da eine krebskranke Frau begleiten, 7 Tage, und du siehst das Leid von der Frau, dann denke ich mir, wer guckt sich das denn an? Ich. Wer weidet sich denn da an dem Leid anderer? Ich weide mich doch nicht an dem Leid der Frau. Finde ich ganz furchtbar. Das zieht einen doch total runter. Ja, aber das ist halt nun mal die Realität. Damit kann man sich doch auseinandersetzen. Ja, aber das ist ja Fernsehen. Den benutze ich ja, um die Realität nicht zu sehen. Ach so. Ja. Aber zurück zum Dschungelcamp. Ja. Ne? Ja. Das ist mir einfach zu widerlich. Also ich habe es bewusst nicht geguckt. Und wir haben es aber jetzt vor... Ja, ist eine Woche her. Ja, also wir haben so die ersten 2-3 Tage verfolgt. Ja. Sagen wir es mal so. Besonders, weil wir auch eigentlich mal ursprünglich, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Fans von Mallorca-Jens waren. Klar. Wobei der uns ein bisschen zu seriös geworden ist, jetzt wo die Zwillinge geboren sind. Ja, und auch medialer Overkill. Ja. Es kommt einfach zu viel von dem. Ja. Nee, der hat halt lange keinen Ausraster mehr gehabt, ne? Ja. Also der sollte mal wieder aus dem Fenster springen, aus dem ersten Stock. Abhauen, ja. Oder so, oder die Familie im Stich lassen, ansonsten wird das ein bisschen zu langweilig. Aber, wie dem auch sei, gerade aufgrund dessen haben wir da mal reingeguckt. So, und dann haben wir das halt uns so angeguckt und ich fand's halt echt, also... Es ist halt total stinklangweilig. Super langweilig. Ja. Und ich glaube auch, also ich finde diese Dschungelprüfung auch sehr langweilig, weil das wiederholt sich ja die ganze Zeit nur. Die müssen immer irgendwelche eklige Scheiße fressen. Ja. fertig. Also da, das ist ja, da ist ja jetzt auch nichts Interessantes bei. Und dann ist es, glaube ich, aber das ist, soweit ich das ja mitbekommen habe, dieses Jahr auch extrem so, dass die sich alle so doll mit ihren schicksalshaften, ja, furchtbar, Vergangenheitsgeschichten da darstellen wollen, damit die dann wahrscheinlich da irgendwie gewinnen, so wie der Menderes. Ja. Zuletzt, das ist natürlich auch total nervig und so überschaubar, durchschaubar, dass das auch nicht mehr so richtig viel Spaß macht, das zu gucken. Manche Leute sind auch da drin, wo ich mir denke, ja, okay, der streicht die Gage ein und wenn der jetzt ab Samstag oder wann als erster rausfliegt, dann hat er das eine Woche gehabt, streicht dich die 50.000 Eier ein oder wie viel der so dafür viel bekommt. Kriegen die, oder? Ich weiß es nicht, das ist nur eine Schätzung. Ich kriege bestimmt Ahnung. Alle unterschiedlich ja, viel Geld. Ja, denke ich auch. Also ich weiß es nicht, ne? Aber so ein Icke Hässler, denke ich mal, der ist ja, ja. So, aber der ist ja überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Ja. Ne? Und der hat ja auch, was ich so verwunderlich finde, ernsthafte finanzielle Probleme. Tatsächlich? Ja, also ich habe nichts drüber gelesen, aber der ist jetzt hier im Dschungelcamp. Der hat zuvor, ein halbes Jahr zuvor, bei Vox die Olympia-Show da mitgemacht. Ja. Der, weißt du, was ich meine? Olympioniken? Ja, nee. Oder dieses mit den Sportlern. Genau, mit diesen, wo diese ehemaligen Profisportler irgendwie nochmal so Sachen machen, ne? Und da denke ich mir, also das war ja ein Megastar gewesen in den 90ern. Ne? Ja, ich weiß. Der müsste ja Millionen, müsste der auf dem scheiß Konto haben. Wahrscheinlich alles und das ausgeballert. Hat er verprasst. Ja, verprasst. Und jetzt muss er sich ins Dschungelcamp setzen. Und dann gibt's halt im Gegensatz dazu andere, wie zum Beispiel der scheiß Büchner, ne? Der kann ja nix. Der hat ja noch nie was gemacht, ne? Also das ist ja kein Profisportler mit Erfolg gewesen. Ja, ja, klar. Ne? Und für den ist das ja ein Upgrade. Ja, völlig. Also je nachdem, wie der da rausgeht, kann das ja echt finanziell für ihn, und damit meine ich nicht so die Gage. So und so, allein schon wegen der Gage. Ich meine nicht die Gage, sondern je nachdem, was sich da draus entwickelt, gerade in dieser Mallorca-Kultur. Ja. Was übrigens ein weiteres Thema auf meiner Redaktionsliste ist. Und zwar finde ich das extrem spannend, wenn wir das mit dem Dschungelcamp abbrechen. Oder hast du noch was zu sagen? Also wir gucken es auf jeden Fall nicht mehr jetzt. Oder? Willst du noch mal reinschauen? Fängt gleich an. Ist es schon dran? Es hat gerade angefangen. Nee, aber ich bin jetzt schon so interessiert, wer da dann rausfliegt, weil man jetzt ja weiß, wer da drin ist. Ne? Sonst früher wusste ich ja nie, wer da drin ist. Da hat mich das auch nicht interessiert, wer da rausgeflogen ist. Ja. Im Sommer kam mal eine Serie von RTL in der Sommerpause. Die fand ich zum Beispiel sehr gut. Das hieß ja Das Haus der Stars oder so, Sommerhaus der Stars. Mhm. Und da waren ja immer so Promi-Pärchen. Mhm. Unter anderem hier der Chris Töpperwien, und seine Frau und so. Und die haben halt da so gelebt zusammen und mussten auch so Aufgaben immer machen. Und das war wirklich sehr amüsant, weil die, das waren dann zum Beispiel so TV-Makler auch dabei. Weißt du, von hier Mieten kaufen, wohnen, aber so alles so Semi-Prominente. Und die haben natürlich auch noch nicht so den Dreh raus, wie die so mit dieser Kamera, die dann da 24 Stunden ist, umgehen. Die vergessen das dann auch mal und verhaspeln sich dann und sagen dann irgendwelche Sachen, die eigentlich gar nicht hätten sagen dürfen über die anderen und so. Und da gab's halt richtig Theater und das war dann sehr, sehr nett anzusehen. Und das, finde ich, fehlt halt im Dschungelcamp ein bisschen, weil das, dadurch, dass das so einen Hype erlebt hat, ist das halt für die Leute, die da drin sind, die wissen ja, die überlegen sich ja vorher ganz genau, wie die sich verhalten. Ja, mittlerweile ja, natürlich, das Inszenierung ist das. Ja. Ich weiß auch immer noch nicht, darüber herrscht auch Stillschweigen, inwieweit das da alles Realness geskriptet ist. Oder es geskriptet oder so. Also, das weiß man ja nicht, ne? Ja, stimmt. Es wird bei diesem Sommerhaus auch teilweise so gewesen sein. Ja, bei diesem Sommerhaus, ich habe das ja leider nie sehen können, weil ich immer arbeiten war, aber das kam mir, also es steht und fällt mit den Leuten und dem Unterhaltungsfaktor der Leute, ne? Wenn du da so einen Chris Töpperwien hast, der sowieso total kamerageil ist und sich inszeniert in jeder Sekunde, ne? Ja, wobei, die waren echt noch relativ human. Die waren noch so, ja, komm hier, wir lieben uns und ich stehe zu dir und so. Während, dann war ja noch der Rocco Stark hier, dieser Sohn vom Ochsenknecht und die Schnalle, mit der da zusammen war. Und die haben sich halt alle so richtig zerfleischt. Also ich fand zum Beispiel André Weller und so, Leute. René Weller, ja. Wie heißt denn der? Ist auch egal. Österreicher. Ich fand diese Folge vom Chris Töpperwien, als er seiner Frau da den Antrag gemacht hat, fand ich eine grandiose Folge. Sehr, von Goodbye Deutschland. Ja, ist der Krimi-Preis verdächtig. Ja, auf jeden Fall. Das ist aber mega gewesen. Das ist auch ein geiler Typ. Also, der ist halt richtig, und wenn wir geil meinen, meinen wir natürlich nicht, dass wir den geil finden, ne, sondern dass er ein absoluter Vollidiot ist. So. Ja, aber der, ich sag mal so, der hat sein Ding in den Staaten gemacht. Ja. Der Bratwurstkönig oder wie er da, der Currywurst-King, ne? Das ist der Currywurstmann. Ich finde es auch immer so geil, wie der auftritt, weil ich glaube, das ist halt einfach überhaupt nicht der Fall, wenn die Kamera nicht dabei ist. Wenn da irgend so ein mexikanischer Bursche das Auto nicht richtig sauber gemacht hat, ne? Und der den da zusammenpfeift in diesem englischen mit deutschem Akzent. Hurry up, hurry up. Find ich großartig. Worauf ich hinaus wollte, ist, diese ganze, ich weiß, das habe ich dir, glaube ich, noch nie erzählt, aber vielleicht kannst du mir ja mal sagen, ob dir das auch so vorkommt oder ob dir das selber auch schon mal aufgefallen ist. Und zwar meine ich diesen Mallorca-Mikrokosmos, nenne ich das jetzt mal, ne? Da sind natürlich Leute, die wir und auch andere Leute, die Fernseh gucken, kennen durch so Auswanderungssendungen. Ja. Wie zum Beispiel vornehmlich Goodbye Deutschland oder eben so Begleitsendungen, die dann im Mittagsmagazin oder so kommen. Ne? Also irgendwie wird immer jemand begleitet, wie er gerade seinen ersten Auftritt hat oder so. Da am Bierkönig, Ballermannkönig oder wie der Kram da heißt. Ne? So. Und mir kommt es ja mittlerweile so vor, das ist ja eine deutsche Gemeinde, die dort unten ist. Ne? Die wohnen natürlich auch nicht im selben Ort, aber die kennen sich untereinander natürlich schon, weil die natürlich auch ihre eigenen Sendungen gucken, die meist nicht nur von ihnen handeln, sondern immer so ein Potpourri sind. Ne? Und dann hast du da halt so Leute, die zu dritt irgendwie auf Mallorca leben und die kennen sich, weil die wissen, wir tauchen alle in Goodbye Deutschland auf. Ja. Und die treffen sich natürlich dann ab und an mal, vielleicht auch dann nur für diese Serie, wenn das Kamerateam sagt, hier, wir sind da, der hat Geburtstag, lad doch den und den auch noch ein, dann können wir das hier so verwursten. Ne? Ja, genau. So. Und da entsteht ja sowas, dass dann halt auch Leute, die schon länger da sind, die Nase rümpfen über Leute, die halt eben erst dahin gekommen sind. Ne? Ja. Und das ist ja so ein ganz eigener Kosmos, der mich so richtig so ein bisschen anwidert, ne? diese Leute, weil das ist im Grunde genommen auch nichts anderes als diese Nummer mit diesem Quizverein, ja? Ja. Hier in Deutschland haben die nichts gerissen, ja. Ne? Und dann gehen die halt nach Malle und weiß Gott, das wird nicht einfach sein da, wenn man irgendwie der Schlagerstar 2017 werden möchte. Ne? Das ist bestimmt schon harte Malore oder zumindest total anstrengend. Ja? Das will ich gar nicht irgendwie leugnen. Ne? Aber bleiben wir mal auf dem Teppich. Es ist halt auch Scheiße, die man da macht. Ne? Du stehst da und trällerst irgendeinen Song. Für Besoffene, den du ja auch höchstwahrscheinlich gar nicht selber irgendwie komponiert oder geschrieben hast, sondern da steht irgendwie so ein Typ, so ein Produzent, der mit dir Geld verdient hinter dir, ne? Und das widert mich so an, dass die sich irgendwie mittlerweile auch schon was da drauf einbilden. Es gibt zum Beispiel diesen Typen, der nennt sich Icke Hüftgold. Den kenne ich gar nicht. Das ist, der kommt, also der tritt nicht in solchen Shows auf. Ab und zu kommt er mal so als Gaststar, wenn man das so nennen mag, ja. Star in Anführungsstrichen. Aber er ist, glaube ich, schon so eine etwas größere Nummer da in dem Schinkenkönig oder wie der Scheiß heißt, ne? Das ist so ein ganz ekelhafter Typ, der hat immer so eine schwarze Perücke an und so ein Polyester-Trainingsanzug. So ein richtig widerlicher Typ. Ach so, und der ist schon so, ja, ich kenne mich hier voll ja, aus. Ja, ganz genau. Ganz ich weiß genau, nicht genau, der genau. Jens, der hat und, schon das Zeug ja, dazu, ganz aber genau. und so. Und ich denke mir dann, was schafft. Glaubst du denn, wer du bist, du Furz, ne? Du bist hier ein ganz ekelhafter Scheißtyp mit Alkoholproblemen. Der hat Mallorca-Logologie studiert. Ja, ganz genau. Und so kommt mir das vor. Und ich glaube, von dieser Sorte, von diesen nennen wir das mal Communities, gibt's auch auf der Welt noch mehr solche Spots, ne? Da gibt's zum Beispiel von RTL 2, das habe ich zwar auch nicht geguckt, aber gibt's ja dieses irgendwie Villa Germanica oder was, wo so richtig fiese alte Böcke in Thailand wohnen. Ne? Die Hälfte von denen hat dann eine Thai-Frau, ne? Ja. Und dann machen die sich immer lustig über die Thais, wie dumm die doch sind. Ja. Ne? Und dann denke ich mir, ja, klar, natürlich, die sind total dumm und ihr habt den Durchblick und wisst sowieso überhaupt, wie alles funktioniert und Bescheid. Und am Ende sieht's dann so aus, dass irgend so ein Typ dann von einer Thai-Familie gejagt wird, ne? Aus dem Land gejagt wird und alles, was er da verdient oder sich also wenn er sich ein Haus gekauft hat oder sowas, das bleibt dann halt da und er ist halt der Idiot. Ne? Ja. Finde ich total ekelhaft, diese Art. Ja. Ja, das ist aber, ich meine, gut, dass diese Feststellung, dass es so viele Orte auf der Welt gibt, wo das der Fall ist, ist ja jetzt nicht so besonders. Nee, ist keine wissenschaftliche Errungenschaft. Aber das liegt doch einfach daran, dass die Menschen das so mögen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben da was Neues entdeckt. Mhm. Natürlich. Und das ist ja aber, ich mache jetzt eine mega Überleitung zu einem anderen Thema, ja, über das ich reden wollte. Das liegt ja aber daran, dass, also das ist ja nie was Neuentdecktes. Und selbst die Leute, die dann dahin kommen, weil die gesehen haben, ach ja, jetzt hier der Mallorca-Jens ist ja ein auf Mallorca, jetzt gehe ich auch mal dahin und dann mache ich mal da so ein Lokal, mache ich eine deutsche Bäckerei auf oder so, weil die haben ja da kein deutsches Brot und so. Dann ist das natürlich nicht neu, weil die haben das ja dann im Fernsehen gesehen. Aber jeder vor denen hat ja die Inspiration, das zu tun, auch vorher. Ja, das stimmt. Irgendwoher. Und jetzt wollte ich noch mal ein Thema ansprechen, worüber wir letztens schon mal kurz gesprochen haben, weil du mir vorgeworfen hast, dass ich meine sämtlichen, ich weiß gar nicht mehr, wie du es genannt hast. Was du meinst. Deine Inspiration. Hast du Inspiration gesagt? Kann also sein, aber es ist ja, ist, also es ist ja gemein. Bezüglich Serien und Hörspielen und diversen anderen Sachen aus einem Podcast hätte, weil du diesen Podcast gehört hast und so, du dir so gedacht hast, ah, jetzt weiß ich ja, woher diese Idee stammt. Ja, so. Richtig. Und dann habe ich ja gesagt, dass das ja Käse ist, weil bei dir ist das ja genau dasselbe. Also ist ja bei jedem Menschen so. Worauf ich aber hinaus wollte, war, dass ich ja so einen Bericht gelesen habe über eine österreichische Künstlerin, die ein Buch geschrieben hat. Das hieß irgendwie 180 Tage oder so. Und die hat sich, also es ist, glaube ich, eine Künstlerin in dem Sinne, als dass sie Performance. Nee, so malt und sowas, glaube ich. Ach so. Und die hat sich halt 180 Tage zu Hause eingeigelt und irgendwie so die Kommunikation zu anderen Menschen und die Nutzung von Medien und so auf das Minimum runtergefahren hat und wollte dann mal sehen, ob sie Inspiration aus sich selbst gewinnt, um irgendwas zu malen zum Beispiel, oder ob das eigentlich hauptsächlich von ihrer Umwelt kommt oder ob man das überhaupt aus sich selbst raus so generieren kann. Ja. Weil das ist ja auch eine interessante Fragestellung, weil wir sind ja auch immer so großkotzig, was sowas angeht, dass wir immer so sagen, ja, die anderen Leute machen immer nur alles nach und so, ne? Aber irgendwoher, also ist ja auch nicht so, dass wir uns so denken, Also ich denke mir schon, dass die meisten Leute von mir das nachmachen. Ja, aber du hast es doch auch irgendwo her, weißt du? Nee, erfunden. Nee. Sag mal ein Beispiel von einer Sache, die du erfunden hast. Und Bart. Dann sag ich. Ein Bart. Ja. Seitdem mir ein Bart wächst, trage ich ein Bart. Ja, weil du irgendjemand gesehen hast, wo du das cool fandst. Nee. Ich wollte schon immer ein Bart haben. Ich wollte schon ein Bart haben, da habe ich noch keinen Bartwuchs gehabt. Und als er dann gewachsen ist, habe ich mir gedacht, ja, lass ihn jetzt halt stehen. Und ich kann dir noch was sagen, da ist allerdings maßgeblich das Vorbild mein Vater, aber davor gibt's keins. Da ist mein Vater der Ursprung, und zwar ist es das Tragen von Jutebeuteln. Ne? Ja. Seit 30 Jahren rennt der Typ mit so einem beschissenen Sparkassenbeutel rum. Ne? Da hat er dann seine Brotdose drin und seinen Schlüssel und vielleicht noch einen Kugelschreiber. Ne? Als er früher zur Arbeit noch ist. Ne? Ja, mehr als 30 Jahre dann wahrscheinlich, ne? Ist auch egal. Ja. Also so viel älter bin ich jetzt auch nicht, ne? Also ich kann mich auch nur einen gewissen Zeitraum zurückerinnern. Ach so. Ne? Also seitdem ich mich erinnern kann, rennt dieser Typ mit so einem scheiß Beutel rum, ne? So, und irgendwann in den letzten 3-4 Jahren ist es ja total hip geworden, ne? Möglichst so einen Jutebeutel zu haben, wo auch noch so ein lustiger Spruch draufsteht, wie zum Beispiel, kann ich Sojamilch in mein Latte Matschi Frappo haben? Fresst meinen Sternstaub, ihr Fotzenlecker oder so. Ja, oder ich hab's gern in den Po, ihr Ficker. Ne, sowas. Sowas. Wer trägt denn so einen Jutebeutel? In Berlin gibt's alles. In Berlin gibt's alles. Naja, auf jeden Fall trage ich aber halt auch, wenn, also nicht immer, aber wenn ich irgendwo hingehe, irgendwas kaufen muss oder so, habe ich halt so einen bekackten Beutel dabei. Du bist dir grundsätzlich ein Tütenkaufer? Nee, immer nur, wenn ich die vergessen habe. Käufer. Du, ja, aber du, also das ist ja aber die Regel. Ja. Ja. Also bist du ein Tütenkäufer. Ja, und jetzt hat dir das Ganze mit diesem Plastiktütenverbot natürlich heftig ins Fleisch geschnitten. Das heißt Kaufer, oder? Nee. Johannes der Kaufer oder Johannes der Käufer? Aus der Bibel, der Typ, der alles kauft. Dieser eine. Ja, dieser eine. Dieser Käufer, der von Jesus gescholten wird, weil er so viel gekauft hat. Weil er hat gesagt, hier, überleg doch mal, du musst auch noch was, du musst Konsum auch morgen noch und was so zu essen kaufen. Ja, Ja, genau. Plastiktüten, das habe ich mir gestern noch gedacht, da wollte ich nämlich beim Rewe eine Plastiktüte haben, aber es gibt jetzt nur noch Papiertüten. Ja, ja, hallo, ja, was soll die Scheiße? Ja. Da kann man aber super das Altpapier reintun. Ja, egal. ja, die ist so groß, ich wollte lieber so eine kleine. Ist ja auch egal, darauf wollte ich aber nicht hinaus. Und ich wollte jetzt auch nicht darauf hinaus, dass dein Vater ist der Jutebeutel tragende Trägererfinder. Der Trendsetter in Sachen Jutebeuteln ist, sondern einfach, ob du glaubst, dass das überhaupt geht, dass man. Nein, ich glaube auch, bevor diese Frau ihr 180-Tage-Projekt dann da gemacht hat, weil das ist auch nur so ein Aufmerksamkeit erheischendes Scheißmoment. Ja. Ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich müsste jetzt recherchieren. Aber ich glaube, es gibt wissenschaftliche Abhandlungen von namenhaften Philosophen. Ich denke, das fällt in den Bereich der Philosophie rein oder von mir aus Soziologen, ne, die genau sagen, dass Inspiration oder zumindest Kreativität entsteht nur durchs Wir. Ne? Also schließt du dich in eine Höhle ein und hältst dir die Augen zu und die Ohren und die Nase und den Mund, dann stirbst du. Aber wenn du dir nur die Augen und die Ohren zuhältst, dann fängst du nicht an, die Wände der Höhle zu bemalen. Sondern du wirst wahrscheinlich dahin siechen. Ja, man muss das ja jetzt auch nicht aufs Minimum runterbrechen. Das habe ich ja nicht gemeint. Aber es ist doch interessant, ob die ganzen Gedanken, die du dir machst, also ich meine, klar, du bist immer inspiriert von dem Fernseher oder was auch immer du guckst, ne? Aber was so aus dir selbst halt kommt, was so in dir schlummert, das ist doch eine interessante Fragestellung. Also, um das kurzfristig irgendwie darauf einzugehen, weil da müsste ich mir jetzt länger Gedanken drüber machen, aber das Erste, was mir jetzt in den Sinn kommt, ist, also natürlich wirst du inspiriert oder zumindest beeinflusst von dem, was du siehst oder hörst. Ja. Und wenn du das in irgendeiner Form gut findest, möchtest du das ja vielleicht wiederholen. Also oder ähnlich, also was Ähnliches machen. Wenn du gerne Fußball siehst, denkst du dir, ich versuche das selber mal gegen so einen Ball zu treten. Ne? Jetzt als ganz einfaches Beispiel. Ja, nee, das ist ja was anderes. Du musst mal so überlegen. Es geht dabei ja hauptsächlich um andere Leute und das Fernsehen. Es geht ja zum Beispiel nicht um die Natur. Weil Aristoteles oder so, der hat ja dann vielleicht auch mit anderen Leuten geredet, sicherlich. Ja. Aber der hat dann vor allen Dingen auch, oder die Philosophen früher aus der Antike oder so, ne? Dann haben die so ein bisschen ins Weltall geguckt. Ja, was ist denn da? Da bewegt sich was. Ja. Dann haben die Sterne so aufgezeichnet. Die Vorsokratiker meinst du jetzt? Ja, ne? Genau die. Die wir in vierfacher Ausführung in unserem Regal stehen haben. Da gibt's eine hervorragende Reklamausgabe in 2 Punkten. Und die haben sich ja dann so gedacht, stimmt, macht ja Sinn. Weißt du? Ja. So, irgendwas. Ich weiß jetzt gerade kein Beispiel. Aber dein Augenmerk liegt auf der Inspiration durch das, was man im Fernsehen sieht. Ja. Oder durch soziale Medien. Ja. Also ich sitze halt zum Beispiel ja manchmal auch hier so, ne? Einfach so. Und dann sitze ich halt hier mal so. Ja. Und dann denke ich dir so ein bisschen nach oder so. Ohne Fernsehen. Ja. Ja. Und dann kommst du mal rein und dann sagst du, alles okay? Ja. Ja. Dann sag ich, ja. Aber das macht man ja eigentlich nicht so oft. Weißt du? Mhm. Sondern du bist ja schon die ganze Zeit so, ich sitze jetzt hier, ja, mach ich mal Fernseher an. Oder du sitzt hier und sagst, ja, hör ich mal einen Podcast. Mhm. Ja, ich mach Kontemplation im Bett. Das stimmt überhaupt nicht. Du hast immer einen Podcast, wenn wir im Bett liegen. Ja, aber morgens nicht. Und auf der Arbeit. Ja, auf der Arbeit habe ich keine Zeit, da muss ich meine Gedanken... Ja, ich nicht. Ich mache nämlich nur Messer rein, Gedanken raus. Ja, aber du denkst ja dann trotzdem nicht so über so krasse Sachen nach. Weißt du, was ich meine? Also so wie zum Beispiel Erfinder oder so. Über Erfinder? Du denkst, nee, wie Erfinder. Also zum Beispiel Erfinder sind ja so weiß, Leute, die denken dann... Die denken dann halt so über irgendwas nach... Und dann haben die so, kann man ja so machen oder so. Aber uns passiert ja jetzt sowas nicht so. Und das, finde ich, kann man ja dann quasi mit diesem künstlerischen Handwerk ein bisschen vergleichen, weil die könnte ja jetzt auch dann in diesen 180 Tagen sich so überlegt haben, man könnte das ja jetzt auch mal so zeichnen oder so, weißt du? Keine Ahnung, ich bin ja nicht so drin im Kunstbiss, Business. Ja. Aber ich finde, das ist irgendwie, das ist doch... Es geht ja im Prinzip darum, ob quasi man verkommt dadurch, dass man die ganze Zeit sich in Interaktion mit Medien oder Menschen befindet und sich nicht mehr den eigenen Gedanken widmet und vielleicht mal aus dem Fenster guckt und eine Wolke sieht und dann denkt man sich, da sitzt der liebe Gott. Das ist meine These, die ich vor Jahren schon aufgestellt hat. Hätte Kant den kategorischen Imperativ ersonnen, wenn er Fernseh gehabt hätte. Und ganz klar Antwort, nein. Ja. Nein, hätte er nicht. Ne? Und genauso ist es mit allem anderen Scheiß, der erfunden wurde oder sonst was. Ne? Ja, aber dann müsste man sich doch eigentlich mal Zeit nehmen und sagen so, ja, jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, weil du weißt, dass der Fernseher da ist. Mhm. Weißt du? Du müsstest die viel zitierte Zeitmaschine besitzen. Obwohl, nee, müsstest du gar nicht. Würde gar nicht funktionieren. Es ist für uns unmöglich, diesen Status zu erreichen. Also ich sag jetzt mal noch was. Es ist ja so, ich habe ja einen Zeitungsartikel gelesen über diese Frau, die diese 180 Tage quasi in Abstinenz, sozialer Abstinenz gelebt hat. Ja. Ich würde mir ja diese Gedanken nicht machen, wenn ich diesen Artikel nicht gelesen hätte. Mhm. Das ist das, was ich meine. Jo. Also denke ich denn manchmal auch was Eigenes? So. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt kategorischen Imperativ 2.0 entwickeln, sondern welche Gedanken von mir sind denn, also welche, ich habe ja fast keine Gedanken, die aus mir kommen. Oder in Interaktion mit meiner direkten Umwelt, ohne dass das ein vorgedachter Gedanke ist. Weil dieser Zeitungsartikel verleitet mich ja, diesen Gedanken jetzt zu denken. Ja, so. Ich glaube, dass 99% der Menschen das nicht haben. Und der 1% sind die 1%er und die haben einen Motorradclub. Nee. Wie scheiße. Und ich bin auch keiner davon, weil ich habe keine eigenen Gedanken. Nein, was ich sagen wollte ist, der 1%, das sind die Leute, die allgemein als Genies bezeichnet werden. Ja, das kann dann so auch nicht. Einstein, ich möchte auch ein Genie das sein. Das sind dann so Einstein-Typen oder Kant-Leute oder Metal-Leute. Metal-Leute. Oder hier dieser Hawking-Typ, ne? Das ist übrigens auch so eine Sache, wo ich mir immer denke, Junge, wenn du deine, was hat denn der eigentlich, MS? Dieser Stephen Hawking. Ich weiß gar nicht. Es gibt ja einen Film, also ein Biopic, der kam, glaube ich, letztes Jahr im Kino oder vor 2 Jahren. Also eine Biografie von Stephen Hawking. Der beginnt dann so in den 60er Jahren, wo er studiert. Und der ist ja gesund. Also zumindest hat er noch keine körperliche Einschränkung. Ja, dann hat er wahrscheinlich MS. Ja, wahrscheinlich ist das die einzige Krankheit, die das dann sein kann. Ja, und jetzt kann er ja noch nicht mehr reden. Und da denke ich mir auch, ich habe ja auch diesen einen Dozenten, ne, der im Rollstuhl sitzt. Ich bin mir mittlerweile der Meinung, dass er auch MS hat. Ja, kann weil gut der sein. Hat auch halt mal erzählt, der hat früher halt auch in einer Punkband und so Musik gemacht und jetzt sitzt er halt im Rollstuhl und hat halt und kriegt die Finger nicht mehr krumm, ne? Und da habe ich mir gedacht, also auf der einen Seite ist es natürlich total scheiße, sowas zu haben. Aber du hast so viel Zeit, über Dinge nachzudenken. Nee, also die hast du auch so. Aber durch deine Situation bist du in gewissermaßen gezwungen, dich auf Sachen zu beschränken. Der kann zum Beispiel nicht sagen, ich gehe jetzt mal laufen oder so. Weißt du, also diese Option fällt für den weg. Und so schwer das vielleicht für den sein mag, weil es halt Freiheitsberaubung ist in irgendeiner Form, hat er ja dadurch irgendwas gewonnen. Das ist so wie jemand, der nicht sehen kann, dafür aber super hören kann. Mhm. Ne? So stelle ich mir das Ganze vor. Und der Typ ist ja nicht nur Dozent an der Uni, sondern er ist auch Lehrer. Und der ist natürlich durch seine Behinderung dann auch ein bisschen begünstigt, was Einstellungen angeht. Aber der ist halt auch da in diesem Gremium, die andere Ethiklehrer oder werdende Ethiklehrer prüft und sowas alles. Und das machen natürlich auch hauptsächlich, sag ich mal, eher gesunde Leute. Aber so jemand kann natürlich dann diese Unfreiheit, die er hat, nutzen, ne, um daraus was Gutes zu machen. Was mir als faules Arschloch nie in den Sinn kommen würde. Ja. Ne? Ja, das stimmt natürlich. Aber ich würde trotzdem dir da nicht zustimmen, dass quasi nur Genies diese eigenen Gedanken haben. Das glaube ich auch nicht. Wie heißt es, ein Lucky Accident? Nee, das meine ich auch nicht. Ich meine, ich habe wahrscheinlich schon auch ein paar Gedanken am Tag, die irgendwie genial. Genie. Nee, das meine ich nicht. Sondern die halt nicht aus der Interaktion mit sozialen Medien oder sozialen Kontakten entstanden sind. dann ist es vielleicht nur so, ja, ich esse jetzt diese Banane, okay, ich öffne jetzt diese Banane, dann schiebe ich mir diese Banane in den Mund. Aber vielleicht ist ja auch irgendwann mal was Intelligentes dabei. Und wenn man sich mal ein bisschen mehr davon abkapseln würde, dann wäre auch öfter mal was Intelligentes dabei, was nicht vorher schon irgendjemand anders vorgedacht hat, was man dann einfach nur noch mal nachdenkt. Fällt quasi das dann unter die Kategorie Lifehack? So Lifehacks ersonnen? Einfach ich habe dich letztens dabei beobachtet, wie du eine Banane geschält hast und die in dein Müsli befördert hast. Und zwar hast du die Banane geschält, dann diese Fäden da abgemacht, ne, die da immer noch dran hängen. Dann hast du die Banane in der Hälfte gebrochen, weil du nur eine halbe Banane wolltest. Und dann hast du die so in die Schüssel gelegt. Ja. Ne? Mehr habe ich nicht gesehen, ich bin dann rausgegangen. Ne? Aber ich erzähle das jetzt nur, weil ich da was entwickelt habe. Ganz ohne Fernsehen und soziale Interaktion ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Banane in mein Müsli haben will, ja, und ich möchte es aber so Bananenscheibchen haben, ne? Scheibscher, genau. Aber ich möchte jetzt kein Messer dreckig machen, ne? Dann schäle ich die Banane. Also meistens kriegt man da ja, also wenn es gleichmäßig ist, so 4 pyramidale Streifen runter. Weißt du, beim Schälen der Banane, ja. So, ne? Also 4 Viertel. Pyramidal. Ne? Ja. Und ich mach's so, dass ich 2 oder 3 Streifen, also Schalenstreifen, abschäle und den letzten, da drauf balanciere ich sozusagen die Banane. Also das heißt, die Schale berührt meine Hand und da drauf liegt das Bananenfleisch. Ne? Ja. So, und dann nehme ich einen Löffel, und zwar derselbe Löffel, mit dem ich dann gleich auch das köstliche Müsli in mich reinschaufeln würde. Und dann machst du davon Scheiben ab und isst die. Genau, und ich benutze den Löffel, um das so um so Scheibscher zu machen. Ah ja, das ist natürlich ein super Tipp für alle Leute, die wenig Geschirr dreckig machen. Ja, da hauptsächlich darum geht's mir. Ja. Ja. Ganz toll, super. Ja. Wenn man keine Spülmaschine hat, Bomben, Bombending. Super Tipp. Ja. Ich denke, dieses Thema mit dem Gedanken machen, haken wir jetzt mal ab. Ja, okay. Scheinbar. Beschäftigt dich das nicht so sehr wie mich. Ja, falls du ein anderes Thema noch auf der Pfanne hast. Ich überlege, hast du nichts mehr? Ich habe noch was, aber das ist eher groß. Das würde ich nächstes Mal behandeln. Was denn? Nee, kann ich nicht sagen. Doch, sag mal. Nee, hat mit Metal-Leute zu tun. Ach so. Ich habe noch was, das habe ich auch im Fernsehen gesehen. Siehst du, ich mache mir nämlich nur Gedanken über Sachen, die ich im Fernsehen sehe. Ja, aber ist doch nicht schlimm. Ich guck das ist doch nicht schlimm, nee, wir sind doch 2017. Scheiße. Nee, wir sind 2017, das ist halt so. Ja, das ist, habe ich auch schon drüber nachgedacht, ne? Hallo? Auch immer, wenn man so in der Uni ist und so Philosophie und dann zieht man sich so die ganzen großen Denker rein und so, ne? Und dann schwingt das ja immer so mit, wow, was die da alles so erfunden haben und so total super und so. Und dann ist es ja immer so, ja, heutzutage ist es ja nicht mehr so. Aber es wurde ja jetzt auch schon so viel gedacht. Was sollen wir denn jetzt noch erfinden? Ja, richtig. Obwohl, dieser Denkansatz ist falsch, meiner Meinung. Ne? Okay. Ja. Soll ich kurz noch erläutern, weshalb? Okay. Weil neue Sachen beginnen ja immer als neue Sachen. Und wenn jeder sagen würde, ja, gibt es schon, also zum Beispiel hätte die Menschheit sagen können, okay, wir haben das Rad jetzt. Ne, wir müssen nicht mehr mit 4-eckigen Rädern unsere Karren bespannen, ne, sondern wir haben jetzt Rad erfunden. Lass mal sein jetzt, das reicht. Mehr brauchen wir nicht mehr. Es ist doch alles erfunden, ne? Früher haben wir uns abgemüht mit 4-eckigen Reifen und jetzt ist das runde Rad da. Ja, es geht aber nicht um technische Erfindungen. Natürlich, das kannst du ja noch. Ich weiß schon. Sondern es aber, geht um. Aber das in meiner Meinung nach ist es dieselbe Art von Fortschritt. Ja, dann. Es ist, ja, sag mal was. Ja, habe ich doch gerade. Sag mal eine gesellschaftliche Theorie, eine philosophische Theorie, die es noch nicht gibt. Nee, kann ich ja nicht und sagen. Los. Kann ich ja nicht sagen. Und los. Kann ich ja nicht sagen. Ich kann allerdings sagen, dass ich an einer arbeite. Und zwar, ich habe dafür noch keinen Namen, ja. Aber es sieht ungefähr sowas aus, also sowas in Richtung Demokratie 2.0. Weil es ist ja auch so, Stichwort Demokratie. Das ist jetzt die Regierungsform, die wahrscheinlich die Form ist, in der der Mensch heutzutage die meiste Freiheit hat und das meiste Glück irgendwie entwickeln kann. Ne? Ja. Im Gegensatz zu anderen, die davor waren. Ne? Also die Bösen lassen wir mal raus, aber es gibt ja auch so Monarchy oder sowas. Meinst du jetzt universalistisch gedacht? Ja. Okay. Ja. Und ich bin aber trotzdem ist es bei der Demokratie so, und das erlebt man ja auch immer mehr, dass damit Leute trotzdem unzufrieden sind. Ne? Ja. Und es ist auch wurscht egal, warum die jetzt unzufrieden sind. Will jetzt ja gar kein Fass aufmachen, ne? Aber die Unzufriedenheit ist ja da. Ne? Also das braucht man den Leuten ja nicht vorzuwerfen, so nach dem Motto, ihr braucht doch nicht unzufrieden zu sein. Ne? Das ist so, wie wenn du in einem Depressiven sagst, ne, denk doch einfach mal an was Schönes. Ne? Stell dich nicht so an. Das ist ja, einfach mal auftrauen. Ja, ganz genau, hör doch einfach mal. Und das ist ja Quatsch. Ne? Und genauso ist es mit den Leuten. Und deswegen ist die Demokratie ja die Form, also momentan das kleinste Übel, wenn man so will. Ne? Das ist das Ding, was momentan up to date ist, state of the art. Ne? Aber es muss ja besser gehen. Ne, da muss ja, man muss ja mal nach 300 Jahren mal da nochmal ins draufsetzen, oder? Seit wann gibt's die? Seit 1776 oder so ungefähr. Ja, und was wäre jetzt dein Vorschlag? 2.0? Ja, ich bin da noch dran am Arbeiten und das behalte ich auch für mich, weil die Idee werde ich für viel, viel Geld verkaufen. 2.0, was soll denn da? Das ist ja nur Working Title. Ja, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll. Ja, ist auch schwierig. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, ich kenne dich ja auch ein bisschen. Ich weiß ja genau, was deine Meinung ist. Mhm. Und ich weiß auch genau, was du für richtig hältst. Mhm. Und das, was du sagst, was deine Demokratie 2.0 ist, ist das, was Machiavelli gesagt hat. Das ist nämlich 1:1 das, was du denkst, in allen Punkten. Sehr nah da dran, ja, gib es ja, zu. Ja, Moment. Bei meiner Überlegung, diese Demokratie 2.0 zu entwickeln, gehe ich von mir weg. Ach so. Na, es ist aber das geht doch gar nicht. Du denkst doch, dass es das Richtige für die Welt ist. Nee, das ist also es soll kein subjektives Ding sein. Es soll jetzt nicht von mir Das macht aber keinen Sinn, weil wenn du das für dich entscheidest, zum Beispiel auf eine bestimmte Art zu leben, dann ist es doch, weil du glaubst, dass es das Beste ist, so zu leben, dann muss es ja auch für alle das Beste sein. Ja, klar. Aber ich weiß doch, dass wenn ich mich dafür entscheide oder ich das für das Beste halte, weiß ich doch, dass andere Leute das nicht so sehen. Du willst das nur den anderen nicht sagen, ne? Nö. Damit die das nicht auch erfahren, dass du das Beste bist. Doch, will ich. Ich bin ein gut Mensch. Ein gut Mensch. Und ich will der Menschheit helfen. Ja? Mhm. So wie Donald Trump. Mhm. Ja? Auch nochmal Grüße und alles Gute heute. Ja. Apropos Donald Trump, das war jetzt meine letzte Sache, die ich noch ansprechen wollte. Du hast diesen Bericht auch gesehen, weil der kam jetzt nochmal kürzlich bei RTL oder Galileo. Also das heißt nur apropos Donald Trump, weil es um die USA geht. Es hat überhaupt nichts mit Donald Trump zu tun. Den Bericht habe ich vorher schon gesehen, auf einem anderen Sender. Da ging es um Frauen, die im Knast sind, die mit ihren Kindern da leben dürfen. Ja, das habe ich mit einem Auge nur mitbekommen, ja. War das in den USA oder war das in Mexiko? Das war in Mexiko, ja. Aber das gibt's auch in den USA. Also ich habe das gesehen von einer Frau, die war nämlich in einem amerikanischen Gefängnis wegen Drogenmissbrauch oder so und die war schwanger und die sollte dann das Kind kriegen und dann war halt so die Frage, darf die das behalten und kommt dann in so einen Knast, wo die mit dem Kind quasi leben kann, bis es 5 ist oder so. Oder kommt das Kind halt, wird direkt weggenommen und in eine Pflegefamilie gesteckt. Und ich finde das so absurd, absolut absurd. Das ist so amerikanisch. Gibt's sowas in Deutschland auch? Nee. Ich recherchiere das mal. Nee, ich glaube nicht. Das finde ich so krank. Nee, ich glaube nicht. Und in Deutschland darfst du keine Kinder im Knast bekommen. Kurz, Musst du abtreiben. Ja, ich sag mal kurz. sonst werden die vergast, nehme ich an. Ja, wie die männlichen Küken. Ja, geschreddert. Ich sag mal kurz ein Pro-Argument für diese Sache und ein Kontra-Argument, ja? Bitte. Also Pro wäre, die Frauen, die im Knast leben, haben eine Verantwortung zu übernehmen, weil sie für dieses Kind sorgen müssen und gliedern sich deshalb besser ein. In den Knastalltag? Ja, genau. Ja. Und nehmen dann keine Drogen und sondern benehmen sich halt, weil die halt diese Verantwortung für das Kind tragen und lernen halt auch so ein bisschen Verantwortung für sich zu übernehmen, was ihnen vielleicht vorher gefehlt hat oder so, ne? Ja. Wobei die meisten ja wahrscheinlich schon 13 Kinder haben, die dann draußen sind allein. So, das Kontraargument wäre, ja, die wachsen halt im Knast auf. Ja. Das ist natürlich völlig mangelnde männliche Bezugspersonen, die gibt es dann da einfach nicht. Der Wärter. Ja, sind, glaube ich, dann eher Wärterinnen. Ja, stimmt. So, jetzt wüsste ich gerne mal, was du dazu sagst. Ja, also zunächst mal zu deinem Pro-Argument. Ich glaube, wenn jemand drogenkrank ist, also sagen wir mal ein Junkie, ne? Ja. Ein Crack-Junkie, ne? Dann ist es nur vordergründig so, dass man das glauben könnte, dass er jetzt sagt, ich reiß mich zusammen, weil ich ein Kind hab. Ja, ja. Ich denke, dass auch in vielen Fällen, wo Leute eben nicht im Gefängnis sind und Kinder bekommen und drogenabhängig sind, dass die den Drogen den Vorzug geben. Ja, klar. So, das also dann fällt das Pro. Ja, spielt weg. Ja jetzt aber keine Rolle, ob das Drogenabhängige sind. Also sind halt Knastis. Könnte auch sein, dass es Mörderinnen sind oder so. Ja, grundsätzlich würde ich allerdings sagen, finde ich es gut, wenn das Kind bei der Mutter ist. Weil ich glaube, dass so Jugend, Heim oder Pflegefamilie in den seltensten Fällen gut für das Kind ist. Aber wenn das ein Babylein ist. Ja, dann bekommt er doch nichts mit. Ja, aber dann ist es doch, wenn es in eine Pflegefamilie kommt, dann hat es halt ein geiles neues Leben. Ja, oder nicht? Ja, dann müssen halt diese Pflegefamilien besser kontrolliert werden. Ja, ja, klar. Also ich halte das für richtigen Schwachsinn. Ich finde es wieder so ein amerikanisches Phänomen von Scheiße. Frauen können dann im Knast ihre Kinder behalten. Und wenn die 5 sind, Tschüssikowski, müssen die raus. Ja, dann müssen die dann ins Heim, ne? Oder wohin auch immer. Ja, wie immer, schlimm. Ne? Dann ja, werden die dann von ihren Eltern und Müttern getrennt. Nee. Und vor allen Dingen sind die da im Knast, die Weiber. Dann sind die halt im Knast und dann kriegen die halt ihr Scheißkind nicht. Da hätten sie sich das vorher überlegen sollen. Ja, was willst du denn machen, wenn die schon schwanger da reinkommen? Ja, dann kriegen die das Schreddern. Zur Welt bringen und dann wird das in eine Pflegefamilie gegeben. Ja, klar, kannst du machen. Meinst du, wie viele Leute darauf warten, ein Kind zu adoptieren? Mhm. Ach so, nee, Moment mal, das geht ja, glaube ich, nicht. Doch, so läuft das. Du kannst der Mutter doch das Kind nicht wegnehmen, nur doch. Weil die im Nee, das ist ja eine Menschenrechtsverletzung. Die kannst ja nicht das Kind wegnehmen. Ja, wahrscheinlich ist das dann so, ja, was wollen sie machen? Entweder wir legen das auf die Straße oder sie geben es zur Adoption frei. Auf die Straße legen? Ja, was sollen die denn dann machen? Als ob sich dann eine Mutter denkt, ja, dann gebe ich das lieber ins Heim und dann hat es da überhaupt niemanden, dann sucht man sich ja lieber Pflegeeltern. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ja, das ist ja aber auch nicht so der knackige Punkt. Ja? Knackwurst. Knackige Punkt. Ja. Ich finde das einfach total irre, dass es sowas gibt. Ich war richtig erstaunt darüber, weil ich habe mich jetzt in den letzten Tagen öfter mit Frauen im Knast beschäftigt. Hast du? Ich habe so ein paar Dokus gesehen auf N24 und so lustige, wo die dann auch immer so total ausrasten. Ja, wo so harte auch sind, ne? Ja. Und dann sieht man ja oft so eine Knast. So eine Walter. Ja, genau. Ja. Dann hat man so eine Knastdynamik da ja immer, ne? Ja. Also dann gibt es so diese Frauen, die kommen dann auch immer wieder rein und die kennen dann da schon alle und die wissen, wie es läuft und so, ne? Und stell mal vor, ein Kind, also ich meine, es wird dann in diesem speziellen Mutter- und Kind-Knast nochmal anders sein, aber dass jemand in den Knast geht, das passiert ja nicht ohne Grund und ich weiß nicht, was guckst du da? Mal, red weiter, ich guck halt nur, wie lange der Agono hält. Also ich will mir jetzt auch keinem unterstellen, dass man sich nicht bessern kann, wenn man dann im Knast ist, aber ich glaube, das ist schon sehr schwer und so ein Kind in so ein Umfeld zu geben, auch in so einem eingesperrten Umfeld, was hat das denn für psychische Spätfolgen? Ja, es ist eine Dilemmasituation. Ja. Ne? Und da brauchen wir nicht weiter drüber zu reden. Das ist halt ein Dilemma, ne? Ja. Ja. Aber zum Abschluss noch eine lustige Geschichte aus dieser Knast-Doku. Aus dem Knast. Ja. Fand ich nämlich so geil, weil da war dann so eine Gerichtsverhandlung über quasi die Strafe von so einer Frau. Und die Frau hatte ihre beste Freundin umgebracht. Und dann hat man so quasi das Plädoyer der Frau gesehen, die halt vor der Richterin quasi unter Tränen gesagt hat, es würde ihr so leid tun, sie hätte das alles nicht gewollt und so ein schlimmer Fehler und sie jeden Tag bereut sie, dass sie das getan hat und ist so traurig und so. Und dann sagst du die Richterin, ja, sie werden verurteilt zu 20 Jahren Haft oder irgendwie sowas, ne? Und dann rastet die Frau halt richtig aus und beleidigt alle nur noch, sagt, ihr seid so Hurensöhne. Und man denkt sich so, ja, okay. Ja, die zeigt ehrliche Reue. Die ist richtig, ehrliche, ja, genau. Reue. So. Ja. Das war mein Wort zum Sonntag. Ja, dann machen wir hier Schluss, Freitag. Oder? Freitag. Nee, was haben wir heute? Freitag? Heute ist Freitag. Okay, ja, machen wir Schluss. Ja. Tschüss. Tschüss.